Nein, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren Spuren sind wir recht geleitet.